Donnerwetter, da habt ihr hier den Inns mit meinem Schopf. Wie habt ihr das gemacht? Augenblick, Sir. Hier, fast an. Ja. Wollen ihn gleich ein bisschen zusammenbinden. Der Gute ist ein tüchtiger Schwimmer. Er tauchte unter und kam auf die Stelle zugestoßen, wo er mich vermutete. Da war ich aber nicht mehr, sondern tiefer unter ihm. Gut, Sir, sehr gut. Wie ihr vielleicht wisst, sieht man bei Nacht unter Wasser besser als über Wasser, wenn man nach oben blickt. So, das wusste ich gar nicht. Ich packte ihn an den Beinen und zog ihn mit einem Ruck nach unten. Dann drückte ich mal ein bisschen die Luft ab, tauchte mit ihm auf und gab ihm mit der Faust eins gegen die Schläfe. Hm. Da ging er schlafen. Was seid ihr für ein Kerl, Shatterhand? Meine Hochachtung. Danke, Mr. Shatterhand. Ja. Ihr wisst, wer ich bin. Freilich. Und es freut mich sehr, eure Bekanntschaft zu machen. Mich auch, weiß Gott. Mich auch. Ja, der Häuptling kommt zu sich. Na, großer Donner. Gebt euch keine Mühe, Old Shatterhand. Ihr werdet kein Wort aus ihm herauslocken. Ja, sind seine Fesseln fest genug? Ja, ich denke schon. Ja, soweit wäre alles in Ordnung. Ich bin nur in Sorge um Old Webbel. Ich fürchte das Schlimmste für ihn. Ich glaube nicht, dass dem alten Boy etwas Ernstliches zugestoßen ist. Ich kenne ihn und seine Art genau. Es sollte mich nicht wundern, wenn er plötzlich auftaucht und noch ein paar Gefangene mitbringt. Wenn er nicht selbst gefangen ist. In diesem Falle kann ihm geholfen werden. Wir tauschen ihn gegen den großen Donner aus. Nicht nötig, meine Herren, ist klar. Ja, Old Webbel, da ist er tatsächlich. Na, hab ich's nicht gesagt? Bück dich ein bisschen, Rothals, sonst rennst du dir deine schöne Nase ein, ist klar. Da bin ich wieder. Hab euch was mitgebracht, was gut zu brauchen ist. Ah. Guten Abend, Mr. Shatterhand. Auch schon da? Old Webbel, freut mich mächtig, euch zu sehen. Wo habt ihr bloß gesteckt? Ich war in Sorge um euch. Um mich? Wirklich nicht nötig, Mr. Shatterhand. Warum kamt ihr nicht auf die Insel? Weil ich ein großer Esel gewesen bin, ist klar. Aber Wunder gedacht, wie gut ich schwimmen und tauchen kann. Man kann ja ganz gut bei lebendigem Leibe ersaufen. Ich blieb also unter dem Floß hängen, als ihr weg wart und ließ die Sache laufen, wie sie wollte. Dachte mir schon, dass ihr Mr. Shatterhand auch ohne meine Wertehilfe befreien würdet. Da erhob sich plötzlich ein Gebrüll, dass mein Dampfer nur so wackelte. Die Rothäute sprangen ins Wasser, kein einziger blieb an Land. Sogar die Pferdewächter kamen gerannt und machten sich hinter euch her. Einer von ihnen musste bleiben und den wollte ich mir holen. Ich segelte also an Land, kroch unter meinem Baldachin hervor, sprang auf den Nachtwächter zu und gab ihm einen Klaps, dass er sich niedersetzte, ohne mich vorher um Erlaubnis zu fragen. Ich band ihn auf ein Pferd, bepackte zwei andere Gäule mit Mundvorrat und machte mich davon. Was wir mit den Lebensmitteln machen, ist klar. Aber was mit dem roten Knaben geschehen soll, darüber müsst ihr euch den Kopf zerbrechen. Wir lassen ihn morgen laufen. Ja. Und was wird mit seinem Häuptling? Er ist der Gefangene Old Shatterhands, also muss er darüber entscheiden. Wir schicken ihn ebenfalls zurück. Schade. Er passt besser zum Hängen als zum Laufen lassen. Aber gebt ihn nicht eher frei, als bis das Eigentum Old Shatterhands bis auf den letzten Knopf wieder ausgeliefert wurde, ist klar. Schnell kehrten wir zu unseren Gefährten zurück. Zunächst war es einmal wichtig für uns alle, ein Auge voll Schlaf zu nehmen. Am nächsten Morgen fragte ich Old Shatterhand nach dem Grund, weswegen er in diese Gegend geraten war. Ich bin auf dem Wege zu den Mescalero-Apachen am Rio Pecos, um vielleicht Winnetou zu treffen. Na, und dann mit seiner Hilfe womöglich auch euch kennenzulernen. Nun, Sir, mich habt ihr hergetroffen. Ja, und kann euch jetzt noch einmal danken, dass ihr mich aus den Händen der Comanchen befreit habt. Schon gut, Sir, aber Winnetou ist nicht am Rio Pecos. Ah, ihr wisst, wo er steckt? Emiliano Estacado. Ich will zu ihm. Nehmt ihr mich mit, Sir? Gern. Wir werden eure Hilfe brauchen können. Freut mich. Wir wollen treu zusammenhalten. Sagt, was jetzt geschehen soll. Wir schicken den gefangenen Comanchen zu seinen Leuten zurück, um eure Waffen, euer Pferd und so weiter zu holen. In etwa 2 Stunden kann er damit zurück sein. Solange halten wir den Häuptling Großer Donner hier fest. Gut, Sir. Gehen wir hinüber. Als der Bote mit einigen anderen Rothäuten zurückkam, banden wir den Häuptling los. Er entfernte sich einige Schritte, drehte sich aber noch einmal um und fragte: Die Bleichgesichter haben Frieden mit uns geschlossen. Großer Donner fragt sie, wie lange er wehren soll. Solange du willst. Warum denn, Dolch Shatterhand, nicht eine bestimmte Zeit? Weil es nur bei den roten Männern liegt, wie lange sie den Frieden halten. Uff. Wie lange werden die Bleichgesichter in dieser Gegend bleiben? Wie lange bleiben die roten Krieger hier am blauen Wasser? Old Shatterhand weicht meiner Frage aus. Großer Donner wird antworten. Noch einige Tage, dann reiten wir zu unseren Frauen und Kindern zurück. Sei klug und tu nach deinen Worten. Jede Lüge gleicht einer Nussschale, deren Kern in der Bestrafung besteht. Du kannst gehen, ich habe gesprochen, hau. Ach, Old Shatterhand ist sehr stolz. Vielleicht sieht ihn Großer Donner noch einmal weniger stolz. Wollt ihr den frechen Hund so gehen lassen, Mr. Shatterhand? Gewiss, Mr. Webster, hoffe, ihr habt nichts dagegen. Old Webble. Sir. Es ist möglich, dass die Comanchen wiederkommen, um sich an uns zu rächen. Ist klar, Sir. Also wollen wir uns zu ihrem Empfang einen geeigneteren Ort aussuchen als diesen hier. Wir brechen auf. Los, Leute, macht euch fertig. Wir legten eine solche Entfernung zwischen uns und das Lager am Blauen See, dass wir sicher sein konnten, von den Comanchen nicht mehr eingeholt werden zu können. Es lag mir nichts daran, mich auf meinem Weg zu Winnetou noch einmal aufhalten zu lassen. Wie sich bald herausstellte, hatte sich die Meinung der Männer inzwischen geändert. Außer Webster und Hawley wollte plötzlich keiner mehr mit uns zum Llano Estacado reiten. Ich war nicht böse darüber, weil ich mir von ihnen keine ernsthafte Hilfe versprechen konnte. Old Webble hatte ihnen wohl Angst vor der schrecklichen Wüste gemacht, die man tatsächlich die Sahara der Vereinigten Staaten nennen kann. Die 8 Männer bekamen genügend Vorräte mit, dann trennten wir uns von ihnen.